fick dich, Schreck. Wir sind beides Virtuosen. Ich am Mike, du am Spritzbesteck. Werde Zeuge, wie die ganze Szene sich wie eine Krebs versteckt. Du ziehst dir dein Ghetto-Image, ich will deinen Brau und deinen Haaren dabei. Für uns fangen sie gerade erst an. Für jeden von euch sind ab jetzt die fetten Jahre vorbei. Wir fahren vorbei an Rap und hang den Penis aus dem Fenster. Ihr wisst nicht, was auf euch zukommt, wie am 10. September. Kommt zu uns, wenn ihr von ihnen genug habt. Macht euch frei, wählt die anderen Crews ab. Schwanz in der Hose, gleich Ego in der Brust. KZ, werft die Kettensägen in die Luft. Deutschland träumt von uns in der Nacht. Schenkt uns eure Liebe, kauft unseren Hass. Wir müssen es machen, weil ihr es nicht schafft. Wenn du's magst, bist du cool. Wenn nicht, bist du ein Bastard. Motherfucker? Ah, du Blödmann, mach die Tür zu, Sei mal leise. Wenn ich rappe, hältst du die Fresse wie Mr. Bean. Und deine Freundin wird feucht wie New Orleans. Es ist Tariq KZ, halb Prolet, halb Prophet. Ich zerficke die Szene und flieg zum nächsten Planet. Rap über mein Gerät und der Rubel rollt. KZ ist Alchemie, wir machen Scheiße zu Gold. Dass wir den Markt überfluten, ist Gottes Strafe. Wenn ihr das Album habt, dürft ihr mit auf die Arche. Ich erkläre dir den Krieg wie dein Opa. Es ist nicht ganz koscher, alle tragen rosa. Niedlich, ich als Friedenshauben zum Frühstück. Du wärst gern reich, ich leg dich auf Eis. Es ist Krieg der Welten, wir gegen jeden. Die Oldschool hasst uns und schmeißt mit Prothesen. Ihr könnt mit euren Freunden zum Battle erscheinen. Morgen hängen seltsame Früchte an den Bäumen. Deutschland träumt von uns in der Nacht. Schenkt uns eure Liebe, kauft unseren Hass. Wir müssen es machen, weil ihr es nicht schafft. Wenn du's magst, bist du cool. Wenn nicht, bist du ein Bastard. Deine Puppe steche, tut es dir weh, als wäre es Voodoo. Nenn mich Jam, Master M. Ich sterbe im Studio. Diese Opfer, kann ich sie ficken? Ja, du kannst! Guck bei Cash Money, Arbeitsamt und Rahmenbank. Media macht da zu viel Geld, geh und klau das Zelt. Rap ist bloß Beute, du bist nicht auserwählt. Ich muss Platz in meinem Kofferraum sparen. Treibe meine Rapper in die Magersucht. Ich glaube, deine Geburt war ein dummer Unfall. Denn deine Väter begehen Fahrerflucht. Deutschland träumt von uns in der Nacht. Schenkt uns eure Liebe, kauft unseren Hass. Wir müssen es machen, weil ihr es nicht schafft. Wenn du's magst, bist du cool. Wenn nicht, bist du ein Bastard. Deutschland träumt von uns in der Nacht. Schenkt uns eure Liebe, kauft unseren Hass. Wir müssen es machen, weil ihr es nicht schafft. Wenn du's magst, bist du cool. Wenn nicht, also unser DJ, das ist der DJ Kraft, der legt also diverse Sachen auf, das, also ziemlich viel Zigeunermusik, elektronische Musik, kommt ja mehr aus dem osteuropäischen Raum und legt eigentlich so ziemlich überall auf, wo es irgendwie Frauen und Geld gibt. Sehr gut. Jagd auf reiche Leute. Hole mir die BWLer von der Uni in den Keller. Deine Karriereleiter endet auf meinem Teller. Freu dich, solang man nur deine Reifen aufschlitzt. Zeig mir dein Alarmsystem auf MTV Cribs. Und beim nächsten Barbecue sind deine Kinder die Rips. Ich esse Reiche von allem bis auf Honau. So richtig Reiche von München bis nach Stuttgart. Ich esse Reiche von Monaco bis nach Saint-Tropez. So richtig Reiche. So wie du bist es keiner. Ich esse Reiche von allem bis auf Honau. So richtig Reiche von München bis nach Stuttgart. Ich esse Reiche von Monaco bis nach Saint-Tropez. So richtig Reiche. Geklopft und dann gegessen, fett gefressen, dekadent. Lass mal sie, wer schneller rennt. Weil ich deine Art hasse, warte ich vor der Sparkasse. Fick deine Kreditkarten, bald bist du ein Spießbraten. Weil dein Papa Aktien hat, denkst du, das wär deine Stadt. An der